Sag, schaut, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Aber die Zeichen und die Warnungen werden den Leuten, die nicht glauben, nicht nützen.